Das Lied Nummer 19 aufschlagen. Kommet ihr Hirten. Lied Nummer 19. Die Engel verkündigen heut auf Erden den Menschen allen ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott. Ja, Herr Jesus, hab Dank für diesen Morgen. Hab Dank, dass wir ja diesen Gottesdienst heute feiern dürfen, dass wir deinen Geburtstag feiern dürfen und ja ganz besonderes daran erinnert werden, dass du für unsere Schuld auf diese Welt gekommen bist. Ja, hab Dank, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst, wie groß und gütig du doch zu uns Menschen bist. Hab Dank, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dein Wort hören dürfen. Segne du uns. Amen. Amen. Nachts am Himmel tausend Sterne, eine imposante Schau. Lichterpunkte in der Ferne und die Weisen schauen genau. Nachts am Himmel tausend Sterne, als sie auf der Weise sind und sie wüssten schon so gerne, finden wir das Königskind. Mich immer wieder, was in den beiden drin steckt. Hab mich sehr gefreut über das Lied Stern in dunkler Nacht. Es passiert ja manchmal, dass man merkt, was in einem steckt. Was Positives, das haben wir heute nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Und manchmal steckt da was drin, das wollen wir nicht so gern sehen und nicht so gern hören. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und habe in dieser Woche auch gemerkt, was in mir steckt oder stecken kann. Auch wenn man sich warm anzieht, wenn man einen Weihnachtsmarkt besucht, dann ist das nicht unbedingt was Gutes. Jedenfalls habe ich mich beim Besuch des Weihnachtsmarktes am Montag so dermaßen erkältet. Ich merkte schon am Abend, das klappt nicht mehr so mit dem Schlucken. Dann war am Dienstag die Sprache weg. Ich habe nur noch geflüstert. War ganz schlimm. Und dann war für mich klar, naja, also am Sonntag, das wird ein bisschen knapp. Bei mir dauert das immer so 14 Tage, 3 Wochen. Dann habe ich angefangen, sagte man mir, Ingwertee zu trinken. Ingwertee muss was ganz Gutes sein. Du nix, ja, Ingwertee. Der war auch gut. Jedenfalls nach 2 Tagen ging es wieder aufwärts. Ich hatte wieder die Stimme. Und als dann am Freitag ganz ängstlich die Ruth anrief, Hans Otto, was ist denn nun? Wollte mal hören, wie es dir geht. Da habe ich gesagt, keine Angst, ich bin dabei. Es ist alles wieder in Ordnung. Dazwischen liegt aber noch der Samstag. Bei mir war auch alles in Ordnung. Aber da merkte ich gegen Abend, da spielt sich was ab. Da bin ich auch sehr früh ins Bett gegangen. Aber um 10 Uhr ging nichts mehr. Was dann so passiert, muss ich nicht groß beschreiben. Und das zog sich dann, ich hatte eine Schüssel stehen, bis 4 Uhr hin. Und dann wollte ich um 4 Uhr die Ruth anrufen, aber habe gedacht, das kannst du hier nicht antun. Und zwischen 4 und 10 Uhr ist ja auch noch eine gewisse Zeit, da kann sie auch noch was tun. Aber da war für mich klar, um 4 Uhr, da geht gar nichts mehr. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und dann war um 4 Uhr alles vorbei. Aber dann habe ich gemerkt, ab 4 Uhr, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, wo die Speise den Körper verlassen kann. Und das sehr heftig. Da ging das denn da weiter. Und da war es 5 Uhr, gedacht, na jetzt rufst du an. Nein, ruf nicht an, ich schmeiß aus dem Bett raus. Und dann bin ich eingeschlafen. Da kam da zwar noch ein Krampf dazwischen, ein Wadenkrampf, oh wei, hatte ich lange nicht mehr gehabt. Und dann stehe ich um 7 Uhr auf und alles ist weg. Was hätte ich mich da geärgert, wenn ich in der Nacht die Ruth angerufen hätte? Also, was in einem steckt, muss nicht immer so schön sein, wie wir es gerade gehört haben, sondern kann auch manchmal nicht so schön und vor allen Dingen nicht so angenehm sein. Aber jetzt bin ich hier, ihr merkt noch, die Stimme ist ein bisschen geschlagen, aber ich bin wieder voll fit. Und vor allen Dingen, darf ich gar nicht weiter sagen, in der Nacht habe ich 4 Kilogramm abgenommen. Ja, das ist toll, wa? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich war richtig erschrocken. So, also, jetzt vergessen wir das Ganze. Ich wollte euch nur ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben und auch an meiner Freude. Hoffentlich merkt ihr das. Jetzt ist Weihnachten. Und deshalb heißt es auch heute, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Nun ist es endlich wieder soweit. Wir haben heute den Heiligen Abend oder, wie Holger schon treffend sagte, zur Zeit den Heiligen Morgen. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, wir können nichts daran ändern. Heute ist das Weihnachtsfest. Ich erschrecke dann immer am Anfang, dass ich mir sage, wo ist das Jahr geblieben? Und automatisch in diesen Tagen, besonders am heutigen Tag, denke ich an die vielen Weihnachtsfeste. Bei mir sind das ja schon 69, brauche ich wesentlich mehr, an die ersten kann ich mich nicht erinnern. 69 Weihnachtsfeste, die ich mehr oder weniger im Kreise meiner Familie verlebt habe. Und dann passiert etwas, was bei euch, da garantiere ich euch für, heute auch geschieht. Da denken wir an die Vergangenheit. Da sind wir mit unseren Gedanken zu Hause, bei den Eltern, bei den Kindern, bei den Lieben. Da scheinen wir noch das Gebäck zu riechen. Ich sehe, jemand strahlt mich an. Bei euch ist das wahrscheinlich genauso, sonst würdet ihr nicht so fröhlich schauen. Und dann sehen wir uns um den heimischen Tisch, der uns so vertraut ist. Wie viele Geschwister hattest du? 12. 12. muss das eine große Stube gewesen sein. Und dann ist das Paradies wieder da. Dann ist plötzlich die Welt in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn man sich daran erinnert, dass der Weihnachtsmann vielleicht gerade das gebracht hat, was man sich gewünscht hat. Was wir uns so sehnlichst erhofft haben und tatsächlich der Weihnachtsmann hat es uns gebracht. Das war heute vor vielen, vielen Jahren. Und deshalb müssen wir daran denken. Ich auch. Und dann kann es sein, und davor brauchen wir uns nicht zu schämen, wenn auch mal so ein Tränchen erscheint. Das ist völlig normal. Auch wenn es schon so lange vorbei ist. Und ich garantiere euch, je älter wir werden, ich werde ja nicht nur älter, ihr ja auch, desto stärker wird die Erinnerung. Die bleibt bis zum letzten Weihnachtsfest. Ihr seid ja alle so alt, dass ihr jetzt im Altenheim wohnt. Ich bin ja hier der drittjüngste. Aber ich bin auch schon in das Alter gekommen, wo man sich an die Vergangenheit erinnert. Ich bin auch schon da angekommen, hoffentlich noch nicht in der Alterseinsamkeit. Auch meine Erinnerungen werden jedes Jahr immer stärker. Es ist schon komisch. Es ist wieder da, das neue Weihnachtsfest, aber es ist doch immer wieder das Gleiche. Zum Glück das Alte und das Vertraute. Ja, habe ich mir gedacht, was kann ich den Leuten denn heute sagen? Die Weihnachtsgeschichte kennt ihr doch schon, vorwärts und rückwärts, auswendig. Was kann man denn dann noch rausholen? Außer vielleicht ein paar Erinnerungen, persönliche Erinnerungen, die ich nicht kenne und die ihr alle als Kinder noch habt. Es wiederholt sich doch in jedem Jahr, an jedem Weihnachten, am 24. Dezember, immer wieder alles. Aber es ist doch und bleibt doch das wichtigste Fest der Welt. Wie das kommt, das werdet ihr hoffentlich alle am Ende meiner Predigt erfahren oder wissen. Dann ist natürlich die Frage, wenn sich alles wiederholt, wenn wir alles auswendig wissen, wenn wir jetzt Weihnachten 2017 feiern, was erwarten wir denn noch davon? Erwarten wir noch völlig Neues? Etwas völlig Neues oder sagen wir, naja, kennen wir alle. Ich möchte, dass wir was Neues erfahren. Ich auch. Wir Menschen sind ja so veranlagt, dass wir jeden Tag was Neues hören wollen. Stellt euch vor, ihr lest Tageszeitung und lest jeden Tag in der letzten Woche immer dasselbe. Oder ihr guckt die Tagesschau und hört immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Was ist das für eine Zeitung, die ja aus und ja ein immer dasselbe bringt, immer dieselben Geschichten. Das Einzige, was immer das Gleiche ist und was ihr hoffentlich alle nicht lest, das ist das Horoskop. So ein Tagesblatt lebt doch von Neuigkeiten, die es uns jeden Tag präsentieren will. Altes und Abgestandenes interessiert uns doch nicht mehr. Man sagt doch so schön, nichts ist so uninteressant wie die Zeitung von gestern. Ja, und dann stehe ich da vor euch und überlege, was kann ich denn nun den alten Herrschaften hier predigen? Was muss ich predigen? Das Weihnachtsgeschehen, das erste Weihnachtsgeschehen, ist doch schon so unendlich weit weg. 2017 Jahre. Und ob es nun damals an diesem Tag überhaupt so geschehen ist, wer weiß das. Welche Bedeutung hat das erste Weihnachtsfest für uns? Eine Bedeutung, die muss eine Begründung haben. Die darf nicht abgestanden sein, sondern hochaktuell. Bei meinen Überlegungen, ich habe schon sehr früh damit angefangen und ich habe gerne Ja gesagt, als Ruth mich frug, ob ich am 24. hier predigen kann. Weil das ist immer so was Besonderes, das ist eine Herausforderung. Bei diesen Überlegungen stieß ich auf eine kurze Geschichte von einem Jungen, die mir sehr viel zu sagen hat. So viel, dass ich sie euch jetzt weitergebe. Und die macht deutlich, was Weihnachten auch im Jahre 2017 uns zu sagen hat. Der besagte Junge wird in der Weihnachtszeit von seinem Lehrer gefragt, was wünschst du dir denn eigentlich zum Weihnachtsfest? Jetzt könnte man denken, Spielzeugeisenbahn, beim Mädchen wäre es eine Puppe oder eine Dampfmaschine, irgendwas Technisches. Der Kleine denkt an das eingerahmte Bild mit der Fotografie seines Vaters, an dem er so hing und der vor einiger Zeit gestorben war und nicht mehr da ist. Der Junge schaut den Lehrer an und sagt dann traurig und leis, Herr Lehrer, ich möchte, dass mein Vater aus dem Rahmen heraustritt und wieder bei meiner Familie, wieder bei mir ist. Was für ein Weihnachtswunsch! Ich möchte, dass mein Vater aus dem Rahmen heraustritt und wieder bei meiner Familie ist. Der Junge verleiht der Sehnsucht aller Menschen heute Worte. Er verlangt besonders an dem Weihnachtsfest nach Geborgenheit, nach Frieden, nach einer starken und guten Hand, so wie das auch bei uns ist. Wir verlangen danach, nach Geborgenheit, nach Frieden, nach einer starken Hand, die uns hält, die uns in Schwachheit tröstet, in Ängsten birgt, uns verlangt nach Vater und Mutter. Keiner konnte uns so streicheln und so trösten wie Vater und Mutter. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, Rabenväter, Rabenmütter, aber ich hoffe, ihr habt alle eine gute Mutter und einen guten Vater gehabt. Und jetzt sind wir bei Weihnachten und da wünschen wir uns auch, dass Gott aus dem Rahmen des Ungewissen, aus der Ferne heraustritt und uns ganz persönlich begegnet. Und das, ihr Lieben, das war am ersten Weihnachtsfest passiert. Da tritt er aus der unendlichen Ferne des Himmels heraus in einen kleinen, stinkenden Stall in Bethlehem. Er tritt aus dem himmlischen Rahmen heraus. Und das macht er auch noch heute. Seit dem ersten Weihnachtsfest im Stall von Bethlehem ist Gott nicht mehr fern. Ich weiß, das ist schon uralt, aber trotzdem für uns Menschen heute um 20 vor 10 in Mühen wieder ganz neu. Nicht das kalte Weltall, ein blindes Schicksal, der pure Zufall oder eine unpersönliche Energie begegnet uns im Stall von Bethlehem, begegnet uns heute, sondern Gott mit seiner ganz persönlichen Liebe zu uns. Hier, ich will nicht sagen in dem Stall, in diesem schönen Haus Rama, hier in diesem Gottesdienst. Ja, er ist heute aus seinem himmlischen Rahmen herausgetreten, mitten in diese Welt, mitten in den Wildruderring. Nicht nur hier, sondern in jedem Haus. In jedem Haus, in Müden, in Gifhorn, in Deutschland, überall. Im Kind von Bethlehem und im Manne von Golgotha, das bitte immer wieder zusammensehen. Es gibt keine Krippe ohne Kreuz und es gibt kein Kreuz ohne Krippe. Und interessanterweise sind ja beide aus einem Material, aus Holz, Krippe und Kreuz. In der Krippe und im Kreuz wirbt er um seine Liebe. Gott tritt aus dem himmlischen Rahmen heraus und kommt zu uns. Und wie das im Einzelnen geschehen ist, das werden wir gleich noch deutlich hören. Im Mann von Bethlehem, im Mann von Golgotha erklärt uns Gott seine Liebe und wirbt um unser Leben. Gott tritt aus dem Rahmen heraus und kommt zu uns. Damit uns das nochmal ganz klar wird, damit wir das wieder neu hören, auch wenn wir es auswendig wissen. Deshalb wollen wir sie heute wieder neu hören, ganz neu, die Weihnachtsgeschichte

Worte der Weihnachtsgeschichte wollen uns hin zu Jesus bewegen, so wie alle Personen, die an der Krippe erschienen sind, sich bewegen mussten, sonst wären sie nicht in Bethlehem angekommen. Weihnachten hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Ihr habt euch doch auch heute Morgen hierhin bewegt. Seit dem ersten Fest wird deutlich, dass Jesus sich zuerst bewegt hat, zuerst auf uns Menschen zugegangen ist, aus dem himmlischen Rahmen rausgestiegen ist, um uns wieder heil zu machen. Und da ist noch ein anderer Satz, der mit uns gehen will von der Weihnachtsgeschichte. Und die Hirten kehrten um, indem sie Gott verherrlichten und lobten über alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt war. Den Hirten ist das Geschehen im Stall, ist die Begegnung mit den Engeln auf dem Feld so richtig in die Knochen gefahren. Sie verherrlichten Gott, sie lobten Gott über alles, was sie bei dem ersten Weihnachtsgeschehen erlebt haben. Merke, Menschen, die von der Krippe kommen, Menschen, die vom Kreuz kommen, Menschen, die von Weihnachten kommen, sind immer auch lobende Menschen. Da kann man nicht einfach so zum Tagesgeschehen übergehen. Der Alltag ist nun durchdrungen von Bewegung, von Lob, auch wenn wir manchmal so wenig davon merken. Diese beiden Weihnachtseigenschaften, die Bewegung und das Hören auf Gottes Wort, das Gehen und das Loben, das will mit uns gehen durch das kommende Jahr. Erst wenn diese Veränderungen eingetreten sind, dann werden wir erkennen, dass dieser Jesus auch für uns aus dem himmlischen Rahmen gestiegen ist, um bei uns zu wohnen, damit wir jeden Tag Weihnachten feiern können. Ich habe euch noch was mitgebracht zu Weihnachten, aber das will ich auch mir schenken. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir die Sorgen und die Angst und schenke dir neue Hoffnung, auch vor allen Dingen in deinem Alter. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast, und führe dich zur Versöhnung. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen Menschen Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott segne dich und gebe dir seinen Weihnachtsfrieden. Was Schöneres kann man sich zu Weihnachten nicht wünschen. Amen. Würden Sie warten, Gott soll der Erde, ahnten Sie schon vom Heiland der Welt, Lob für sein Füße plötzlich die Erde und alles war der geschenkt, hat unser nächste Tag übersehen und unser Sinn gedenkt. Heilig ist der Heiland geboren, Christus in Davids Stadt, hier ist uns unser Erlöser empor, weil die Welt so geliebet hat. Ich begreife dir diese Liebe, für dich dann Weihnachten sein. Den Heiland lieben, für ihn nur lieben, dann ist der Himmel dein. Denn eigentlich ist der Heiland geboren, Christus in Davids Stadt.